So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meine Frau, die isst ein Rüben. Aus Wissen und Leben. Parapsychologische Forschung im Zeichen des Gruselns. Von Willem Kailbach, München. Weitgehend ist die Meinung verbreitet, an den Fragen parapsychischer Erscheinungen seien im Grunde nur die Verfechter der Religion interessiert, weil durch die genannten Erscheinungen die besondere geistige Mächtigkeit der Seele im Allgemeinen und das Fortleben der Seele nach dem Tod im Besonderen bezeugt seien. Soweit eine streng wissenschaftliche Erforschung der Parapsychischen betrieben wird, erwartet man eine Erhellung im Sinne von Auflösung des Gegebenen. Das heißt, eine theoretische Erklärung, die verständlich machen soll, wie normal es mit dem ungewöhnlichen Geschehen letztendlich bestellt sei und wie legitim man sich der Hoffnung hingeben dürfe, in absehbarer Zukunft das Präfix para streichen zu dürfen. Im Jahre 1959 erregten französische Zeitschriften mit der Schlagzeile US-Marine arbeitet auf Atomunterseeboot mit Telepathie großes Aufsehen. Man berichtete vom Funktionieren einer Schiff-Ufer-Telegrafie, Telepathie, die sich auch dann bewährt habe, als das amerikanische Atomunterseeboot Nautilus getaucht war. Der Berichterstattung lag die Vermutung zugrunde, dem amerikanischen Militär sei die Lösung des Geheimnisses paranormaler Seelenkräfte bekannt und Telepathie könne in einer künftigen Kriegführung als Geheimwaffe Verwendung finden. Genauer gesagt, durch Telepathie könnten Erkenntnisse gewonnen und vermittelt werden, die zum vernichtenden Schlag verhelfen. Zwar wurden die französischen Nautilus-Berichte von der US-Marine mit Entrüstung dementiert, doch verfehlte der Hinweis des sowjetischen Psychologen Leonid Vassiloy, die Entdeckung der ASW-Energie, angeblich außersinnliche Wahrnehmung, werde von der gleichen Bedeutung sein, wie die Atomenergie seine Wirkung nicht. An der Universität Leningrad entstand in Kürze unter der Leitung Vassilois ein Speziallaboratorium für Parapsychologie, das erste in den Ostblockstaaten und bis heute das auf diesem Gebiet führende Institut der UdSSR. Die amerikanischen Forscher auf dem Gebiet der Parapsychologie Sheila Ostrander und Lynn Schröder, Mitglieder der American Society for Psychical Research, suchten Kontakt mit kommunistischen Wissenschaftlern. Zunächst auf dem Weg der Korrespondenz. Letztere führte zu einer Einladung zu einem parapsychologischen Kongress in Moskau im Jahre 1968. Dadurch ergab sich für sie eine Reise durch die Sowjetunion, durch Bulgarien und die Tschechoslowakei. Die genannten Verfasser berichteten in einem Buch sehr ausführlich über ihre Erlebnisse und Begegnungen. Der Titel des amerikanischen Originals lautet Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain. Die deutsche Übersetzung liegt unter dem folgenden Titel vor. PSI, die wissenschaftliche Erforschung und praktische Nutzung übersinnlicher Kräfte des Geistes und der Seele im Ostblock. Erschien im Scherzverlag Bern, München, 1971. Na, Dollarwitz. Ausgabe 8, Seite 384, zu haben für 28 Geld. PSI, Psi. Der Name des 23. Buchstabens des griechischen Alphabets möchte hier verstanden sein als internationale Abkürzung für die Erfahrung vom Bereich des Okkulten, zu dessen Kennzeichnung in den letzten Jahrzehnten vorwiegend der weniger belastete Ausdruck Parapsychologie verwendet wurde. Allerdings so, dass grundsätzlich die Frage offen blieb, wie sich das als parapsychisch an Erscheinung tretende Geschehen zum Parapsychischen verhält. Der zu einem umfangreichen Buch angewachsene Bericht bezieht sich auf die in der Sowjetunion, in Bulgarien und in der Tschechoslowakei betriebene Psi-Forschung. Ja, und was die Tschechen gemacht haben, das war schon echt ein Hammer. Die haben da massenhaft die Leute durchgegrillt. Über den Wert ihrer Berichterstattung denken die Verfasser selbst recht nüchtern. Dies ist der Reporter darüber, was wir über Psi in den Ostblockstaaten erlebt und erfahren haben. Ob die Beobachtungen der Wissenschaftler aus der Sowjetunion und ihren Nachbarländern und ob ihre Theorien über die Psi-Erscheinungen in jedem Fall richtig sind oder nicht, könnte freilich nur durch weitere Untersuchungen in Ost und West festgestellt werden. Eben dort. Der Schutzumschlag der deutschen Übersetzung spricht, abweichend vom Untertitel des Titelblatts, von der Geheimformel des Ostblocks für die wissenschaftliche Erforschung und praktische Nutzung übersinnlicher Kräfte des Geistes und der Seele. Nach der Lektüre ist man allerdings geneigt anzunehmen, dass die angekündigte Geheimformel oder Geheimformel nur Bluff ist. Dass es sie gibt, ist nicht verbürgt. Was mit Geheimformel gemeint sein könnte, sind wohl nur die noch nicht gelungenen Versuche, das in einer Tatsächlichkeit unbestreitbare Geschehen theoretisch zu durchleuchten. Aber was bedeutet es schon, wenn man zum Beispiel in der Tschech-Oslauerkei die Bezeichnung Parapsychologie durch Psychotronik ersetzt hat, wenn Psychotronik genau genommen die Bionik des Menschen bedeutet und wenn Bionik als Kurzwort aus Biologie und Technik doch nur meint, Bereich der Technik, der die Funktionsweise von Organen bei Lebewesen im Hinblick auf ihre Eignung als technische Modelle untersucht. Eben dort. Es mag sein, dass auf diese Weise ein Ansatz für breitere interdisziplinäre Forschung ins Auge gefasst wird. Es kann aber auch sein, dass diese methodische Festlegung im Voraus Wege verstellt. Hier wird vorausgesetzt, die Menschen und alle anderen Lebewesen seien von einer besonderen Energie erfüllt. Man nennt sie Bioenergie oder auch psychotronische Energie und hofft sich von ihr die Erhellung der Psychokinese oder Psychokinese. Man spricht von psychotronischen Generatoren, will die psychotronische Energie durch Anstarren ausgestrahlt und akkumuliert wissen, glaubt auch, die so aufgeladene Energie konzentrieren, leiten, in Arbeit umsetzen zu können. Naja, hat schon mal Tesla versucht, hat er da Russland ein bisschen gegrillt, ne? 800 Quadratmeilen, macht mal weiter. Vieles klingt fantastisch, wird aber als durch Experimente gestützt vorgetragen, doch selbst nach langen Zitaten einschlägiger Veröffentlichungen, wie nach eindrucksvollen Schilderungen konkreter Begegnungen mit Medien und Experimentatoren, kommt man der Sache nicht auf den Grund. Erschwert werden Kontrolle und Nachvollzug vor allem dadurch, dass die Anmerkungen immer nur Hinweise auf Bücher und Aufsätze bringen, die genaue Fundstelle in diesen aber nicht angeben. Im Mittelpunkt der Forschungen in Bulgarien stand das Phänomen der Präkognition oder Präkognition. Präkognition. Und zwar erforscht man an dem Medium Wanga Dimitrawa. Wanga Dimitrawa. Wanga Dimitrawa. Wanga Dimitrawa. Da hat man zu viel Star Trek geguckt, hä? Wanga Dimitrawa. Ach nee, das war ja Star Wars. Wanga Dimitrawa. Mit dem Berater von Popo, sondern der Berater des Fettsacks. Wanga Dimitrawa. Fettsacks. Könnte doch vielleicht ein Pfälzer Saumagen mit gemeint gewesen sein. Na, was wagen sie denn, die Ewoks? Ey, Yolda, Iga Wanga Wanga. Dimitrawa? Durch den Vollspacken sprach der Präter. Ey Alter, wo willst du denn hin? Traust du mir denn über den Weg? Als einer staatlich anerkannten Prophetin. Das Institut für Suggestologie und Parapsychologie in Sofia und eine Außenstelle Petritsch beschäftigen ständig mehr als 30 Wissenschaftler, die Wangas mediale Fähigkeiten studieren und mit Hilfe moderner und empfindlichster elektronischer Geräte prüfen. Moment mal, das heißt gar nicht Wuanga, das heißt Fuengas, Furchteinflößer, oder Fuenkas, Furchtschürer, Furchenzieher, Furzenzieher, Korkenzieher, sonstiges Zieher, aber alles andere als eine Wissenschaft. Und ist somit reinster wissenschaftlicher Humbug, sowie als auch eine kriegerische Handlung. Also, Suggestologie. Sehr interessant. Parapsychisch? Nein, aber suggestieren, das geht. Da hat also jemand ganz klar an einem Gehirnwäscheprogramm gearbeitet, um sich daraus wieder Schläferzellen zu generieren. Schläferzellen zu generieren. Man beachte, die weitblickende bulgarische Regierung hatte erkannt, dass Hellsehen, Präkognition, fruchtbare Gebiete für wissenschaftliche Untersuchungen sein können. Das Institut für Suggestologie und Parapsychologie wurde gegründet, das Wanga fortan in seiner Obhut nahm und sie vor unzumutbaren Anforderungen an ihre Körperkräfte stützte. 1966 wurde sie ein staatlich anerkanntes Medium. Ihr Gehalt ist heute noch genauso gering wie zu Anfang. Doch hat sie jetzt zwei Sekretärinnen zu ihrer Verfügung und es gibt einen Ausschuss, bei dem man schriftlich eine Besuchsgenehmigung beantragen muss. Na, immerhin. Hat sie es weit gebracht? Der Leiter des genannten Instituts, Grigori Losanau, Grigori Losanau. Ist er vielleicht der ehemalige Innendienstmitarbeiter Gregorius Gucci oder Tschüssi oder wie auch immer er heißen mag? Tschüssi, du Loser! Wie geil ist das denn? Glaubt aufgrund einer Gesamtstudie Wangas, Fuengas, Fuenkas und der Präkognition eine Lehrmethode entwickelt zu haben, die das Erlernen 50-fach beschleunigt, die Gedächtniskapazität vergrößert, dabei so gut wie keinerlei Anstrengung von Seiten des Schülers erfordert, sowohl den geistig zurückgebliebenen als auch den aufgeweckten Schüler, die Jungen wie die Alten erreicht und keine besonderen Hilfsmittel erfordert. Suggestopädie lehrte man in einer Minute das, wozu man normalerweise viele Wochen benötigt. Die Suggestopädie ist vielleicht der bedeutendste Beitrag, den die bulgarische Wissenschaft der Welt geleistet hat. Du kannst jetzt alles, alle anderen sind verflucht, du kannst jetzt alles, Suggestopädie. Noch so ein Ding. Suggestupidie. Ist schon klar. Sag es den Kindern und so, ne? Oder noch schlimmer. Ey! Du weißt ja Bescheid! Ey! Ist doch richtig so, oder? Ey! Stimmt doch, oder? Ey! Du musst das doch einfach glauben! Glauben! Sag mal, wenn ich in die Kirche... Geh ich in die Kirche zum Beten oder so? Anderen Leuten eine Scheiße schnüffeln oder was? Vollends verblödet. Mit der passenden asozialen Gesinnung und asoziales Gesinde. Das ist mal ein Fall für die WHO. Ich glaube, wir müssen mal Dr. Who anrufen und die Interpol-Ente. Mit der Suggestopädie lehre man in einer Minute das, was von... Alles erfolgte auf dem Weg telepathischer Vermittlung. Für das Funktionieren von Telepathie aber werde man früher oder später irgendeine physiologische Erklärung finden. Ach, ballern wir erstmal die Leute, mal gucken, was dabei rauskommt und dann spinnen wir uns dann schon mal zusammen, ne? Trotzdem sei man auf keine offizielle Hypothese festgelegt. Man wolle und könne auch nicht sagen, die außersinnliche Wahrnehmung sei ein rein physisches Phänomen. Die betreiben keine Wissenschaft, die sind da geisteskrank. Den amerikanischen Verfassern erklärte Eduard Naumau, einer der führenden sowjetischen Parapsychologen, unter anderem folgendes. Wenn Ihre Marine das Nautilus-Experiment nicht durchführte, waren wir die Ersten, die ASW von einem U-Boot aus testeten. Wir verschwendeten keine menschlichen Medien, sondern eine Kaninchenmutter und ihre frisch geborenen Jungen. Wie Sie wissen, hat ein getauchtes U-Boot keine Möglichkeit, sich mit dem Land in Verbindung zu setzen. Ja, ist schon klar, ne? Es gibt keine Skalarwellentechnik, die schon damals bei den ersten U-Booten eingesetzt wurden. Ist schon klar, Kollege, ne? Also, hasta la vista, Kalaschnokista und so, ne? Das Funkgerät funktioniert nicht. Wissenschaftler brachten die jungen Kaninchen an Bord des Unterseeboots, während sie die Kaninchenmutter in ihren Laboratorien behielten, wo sich ihr Elektroden ins Gehirn einsetzten. Als das Unterseeboot tief unter Wasser war, wurde eines der Jungen nach dem anderen getötet. Die Kaninchenmutter wusste natürlich nichts davon und doch reagierte ihr Gehirn auf jeden synchronisierten Augenblick des Todes. Ist nur die Frage, auf was die das synchronisiert haben. Wahrscheinlich irgendwie eben 20 Volt oder so, direkt auf per Knopfdruck. Und unsere Instrumente registrierten ganz deutlich diese Augenblicke von ASW. Vielleicht auch ASR, ne? Alles Schall und Rauch. Oder doch ein bisschen mehr berauscht oder so. Fällt mir gerade ein, apropos Affenstall. Da gab's doch so ein Experiment von den Russen, da haben die doch einen Kosmonauten in die Umlaufbahn geschossen und als Antwort kam von den Amerikanern ein Schimpanse darauf geschossen. Waren die Amerikaner vielleicht mit dem Fernsteuern von Flugobjekten dann doch ein wenig weiter gewesen, dass die Russen noch nach wie vor jemanden da reinsetzen mussten, währenddessen die Amerikaner damals schon einen Affen als Antwort auf diese Kosmonauten-Affen-Nummer da reingesetzt hat? Die Amerikaner sind hingegangen und haben dort einen Affen da reingesetzt, weil die anderen Leute, die hatten sich darauf vorbereitet, zum Mond zu fliegen, in Anführungsstrichen. Also, ein fernsteuerfähige Rakete ist ein bisschen komplizierter, ne? Als so ein Ding, wo so ein Affe an dem Steuerruder sitzt. Oder vielleicht auch ferngesteuert wird. Ich würde einen Affen würde ich nicht in eine Rakete lenken lassen, ehrlich gesagt. So blöd kann kein Wissenschaftler sein. Chitiri Raketi. Offen blieb allerdings, von welchem Rang diese Aussagen sind. Denn vieles wird in Plauderton gesagt und manches erscheint in die politische Perspektive gerückt. So heißt es denn auch hier, die Berichte seien den entsprechenden Behörden vorgelegt worden. Sie sind geheim. Wie immer dem auch sei, geheim gehaltene Berichte sind noch keine Geheimformel. Dazu eine Bemerkung. Was das Nautilus-Experiment betrifft, will Leonid L. Vassiloy das Ergebnis durch eigene Experimente vorweggenommen haben. Seine Untersuchungen erstreckten sich über 5,5 Jahre bis 1938. Und dann 30 Jahre später hat er dann weitergeforscht. Mal will der einen verarschen, hat die kleine Schwuchtel. Das Hauptergebnis dieser Untersuchung betraf die Erklärung der physischen Natur des Faktors, der die mentale Beeinflussung überträgt. Das Resultat war sogar für die Mitarbeiter unerwartet. Entgegen der elektromagnetischen Theorie verschlechterte selbst die sorgfältigste metallische Abschirmung das mental suggerierenden Induktors der oder des die Mentalsuggestion empfangenen Perzipienten. Nicht die Mentalsuggestion gegenüber denjenigen Fällen, in denen sie ohne Abschirmung erfolgte. Dieses unvorhergesehene und auf den ersten Blick verwirrende Ergebnis zog die Richtigkeit der elektromagnetischen Theorie der telegrafischen Erscheinung im Zweifel. Ja, ja, schon klar, ne? Faraday? Faraday? Dürft er nicht über Fahrer reden? Vielleicht einen faradayischen Käfig, darüber dürft er auch nicht reden, da drüben, irgendwie so im Ostblock, ja? Ich fasse es nicht. Vom Nautilus-Experiment hatte Vassilioi aus zwei französischen populärwissenschaftlichen Artikeln erfahren. Seine Stellungnahme dazu lautet: Dieser Vergleich zeigte und darin bestimmt seine Hauptbedeutung, dass die telepathische Information die Masse des Meerwassers und die hemmende metallische Verkleidung des Unterseebootes, das heißt diejenigen Stoffe, die die Radiokommunikation im hohen Maße erschweren, ohne Verzögerung durchdringen kann. Diese Stoffe nehmen kurz und zum Teil lange Radiowellen völlig auf oder schwächen sie sehr stark ab, während der uns noch unbekannte, die Mentalsuggestion übertragene Faktor sie leicht durchdrängt. Dieses Ergebnis erhielten der Balkaner 3 Jahrzehnte nach unserem eigenen oben erwähnten Versuchen aus den 30er Jahren, wodurch letztere vollauf bestätigt wurden. Von mir hervorgehoben, Kalbach. Der Vorteil des amerikanischen Versuchs gegenüber unseren besteht nur darin, dass in seinem Verlauf die telepathische Wirkung eine größere Entfernung und größere Hindernisse zu erfinden hatte. Die große Dichte des Meerwassers plus der metallischen Verkleidung des Unterseebootes. Haben die alle irgendwie einen schweren Ausnahmefehler 0D oder was? Gehirnamputierte. Also wer so eine Scheiße sich zusammenspinnt und dann noch in der Öffentlichkeit raushaut, vor Wissenschaftlern. Sag mal, da wird doch ein normaler Wissenschaftler, wird doch gleich zum Amokläufer. Der möchte die am liebsten alle umbringen. Ist ja kein Wunder, dass das hier seinerzeit Einstein wie klein Muck da behandelt wurde. Der hat ja auch die ganze Zeit nur so eine Scheiße gelabert, die Schwuchtel. Hubble und alle anderen, oh boah, Einstein, lass uns in Ruhe mit einer Scheiße. E gleich mc zum Quadrat, Energie ist gleich Masse gleich zu Beschleunigung. Ja, ist klar, ne? Je kürzer der Sitz, desto länger das Bums dauert. Stellwinkel, Druck durch das Aerosol, also die Luftsäule, und dann dementsprechend rutscht die ganze Scheiße dem Brett runter. Dieser Penner wird ja noch heute hochgehalten bis zum Anschlag. Das ist unfassbar. Was hat denn der Kerl damals gelernt? Was hat schon mal einer von den Leuten, die den überhaupt in der Schule mal hochhalten, hat das mal einer von denen kontrolliert? Nein, die predigen nur die ganze Zeit diesen Müll hinterher. Ha? E gleich mc zum Quadrat. Ja, je kürzer der Sitz, desto länger der Bumm. Ja, ja, Bumm, Bumm, Balla, Balla, Peng, Peng, Peng, Peng. La, lü, la, la, la, lü, la, la, ne? Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Pie Jesu Domine, dona Pie Jesu Domine, dona eis requiem. Kladusch. Welches Bild ergibt die Erforschung des parapsychischen Phänomene in der Sowjetunion? Man erforscht verschiedene Medien, auch sensitive genannt. Mit anderen Worten, die haben dort Mikrowellenwaffentechnik entwickelt. Das war verboten seit den 1958er Jahren. Und sie haben daran weitergeforscht und somit den Bruch der internationalen Konvention mit Mikrowellenwaffentechnik gebrochen. Da können die sich nicht rauswinden. Sie haben es gemacht. Und sie haben dabei aber hunderttausende Leute ermordet. Und in der Zwischenzeit laufen irgendwelche Schwachköpfe draußen rum, die dann irgendwas erzählen. Ja, die Amerikaner sind ja wer weiß wie böse. Und dann auf der Gegenseite sind dann die Russen die absolut tollsten und überhaupt. Und da konnten die Wissenschaftler frei rumlaufen. Und ja, und ja, und oh. Herr, lass Hirn vom Himmel regnen. Wie blöd muss man sein? Naja, aber jetzt auch mal vom Glatzköpfchen halt. Seiner angeblichen Regierung so zu vertrauen, dass die alles da machen, was die wollen, und im Anschluss, naja, verkaufen sogar noch die Kinder an die Amerikaner, um dann dementsprechend mit, naja, 30.000-fach erhöhten Gammastrahlung aus Röntgengeräten, um zu gucken, was da so passiert bei dem Gehirn. Da ist zum Beispiel Karl Nikolaischew als das Selfmade Medium. Ja, wenn das Steak nicht mal langsam mal richtig durchgebraten wurde, ne? Er will die Telepathie erlernt haben und meint, wenn ich es kann, kann ein anderer es vielleicht auch. Sicherlich könnte es viele Menschen. Dann Shuri Kamenskisch, der Gedanken und noch anderes. Zum Beispiel negative Emotionen ausstrahlt, und zwar von Moskau auf ein Medium in Leningrad. Walter Wolf Messing, ein Medium, mit dem Stalin experimentierte. Mit ihm hatten 1915 mein besonderer Freund Ali Einstein und ein Freund einen ulkigen Versuch durchgeführt. Freud als Sender gab Messing den Befehl. Geh zu dem Schränkchen im Bad und nimm eine Pinzette. Geh zu Alibert Stein zurück und zupfe ihm drei Haare aus seinem üppigen Schnurrbart. In Nelscha Michailowa, die auf ihre außersinnlichen Fähigkeiten in der Weise des augenlosen Sehens oder des Hautsehens aufmerksam wurde, will man ein hochbegabtes Telekinese-Medium entdeckt haben. Mit ihrem Enkelkind auf dem Arm konnte sie ein entfernt liegendes Spielzeug heranrücken lassen. Als eine Freundin sie manikürte, ließ sie eine Flasche Dagelack herangleiten. Ihr Hund sah verdutzt aus, als Gegenstände in der Nähe seiner Herren zu sich hinzutreten begann. Das berühmte Experiment mit dem Magneten unterm Tisch und dem Bindfadenladen. Bei einem Versuch in der elektronisch isolierten EEG-Kammer eines Leningrader physiologischen Labors wird Folgendes festgehalten. Auf dem Höhepunkt ihrer Konzentration zeigte das EKG an. Elektrokardiogramm, ein Herzmessgerät, wohl bemerkt. Nicht ein Elektroenzephalogramm, also das für die Hirnströme zu gebrauchende Gerät, sondern ein EKG. Zeigte das EKG an, dass sich ihr Herzschlag auf das Vierfache des Normalen auf 240 Schläge in der Minute gesteigert hatte. Das Objekt vor Frau Michailowa begann sich zu bewegen und plötzlich zeigten Dr. Sergei Scheus Detektoren etwas, das die Wissenschaftler zuvor noch nie zu Gesicht bekommen hatten. Weiß nicht, ihre Zunge? Die starken Magnetfelder um Frau Michailauers Körper begannen zu pulsieren. Aber nicht nur das, die Detektoren zeigten auch, dass sich das pulsierende Kraftfeld in ihre Blickrichtung konzentriert hatte. Ja, in wem seine Blickrichtung? In dem von dem Objekt, von der Frau, von den Leuten. Ja, in welcher Richtung denn? Oder vielleicht da, wo gerade der... Naja, ich sag mal, wo der kleine Spiegel stand und die Frau oder das Objekt gerade am Beschießen war. Damit wird's vielleicht gehen. Das gab den sowjetischen Gelehrten Anlass anzunehmen, es sei eine neue Kraft entdeckt worden, eine Energie, die vom Menschen ausgeht und durch den Geist gelenkt werden kann. Einige glauben, dass diese neue Form von Energie, die der Mensch ausstrahlt, gesammelt und gespeichert werden kann. Zurzeit überprüfen sowjetische Wissenschaftler angeblich die Behauptung eines französischen Biologen durch Psy-Schockinese, könnte das Tempo des radioaktiven Zerfalls beeinflusst werden. Spätestens hier wird deutlich, dass die Psy-Schockinese auch ihre Schattenseite hat und zu einer Gefahr werden kann. Man braucht diese Energie X oder unbekannt, nur wenige Augenblicke gegen irgendeine komplizierte Anlage, eine Reaktorbasis, ein Atomkraftwerk oder das Elektrizitätswerk einer modernen Stadt einzusetzen, um ein totales Chaos, eine unvorstellbare Katastrophe herbeizuführen. Ein amerikanischer Parapsychologe hat es so ausgedrückt. Die PK-Psychokinese könnte die letzte Waffe sein. Warte mal. Harrisburg war im Jahre... Harrisburg mit GH am Ende. Pennsylvania. Kernkraftwerk. Drei-Meilen-Insel. Das Kernkraftwerk von der Drei-Meilen-Insel, in dem es 1979 zur Kernschmelze kam. Am 28. März 1979 ereignete sich ein Kernschmelzunfall in Block 2. Hurra! Hurra! Die Blöden sind ja wieder da! Hurra! Als den am gründlichsten getesteten Beitrag der Sauschets zur internationalen PSI-Forschung oder PSI-Forschung nennen die Verfasser die telepathische Hypnose. Jemand zu hypnotisieren und gar auf telepathischem Wege gilt im Westen erstaunlicherweise noch weiterhin als eine unheimliche, ja fast diabolische Handlung. Mit gutem Grund. In der Sauschets Sowjetunion. Dagegen ist die Hypnose ein so gebräuchliches Mittel wie die Röntgenstrahlen. Wir sind in der Medizin, Psychotherapie, Physiologie, Psychologie und in der experimentellen Pädagogik angewandt. Die Verfasser zitieren den tschechischen Biochemiker Milan Reische, der den Bericht eines Russen wiedergibt. Wenn geeignete Propagandamittel klug eingesetzt werden, ist es möglich, das Gewissen jedes Menschen so umzuformen, dass er am Ende seine Fähigkeiten missbrauchen könnte, während er selbst überzeugt ist, rechtschaffenen Zwecken zu dienen. Reichel selbst meint dazu, die UdSSR besitze die Mittel, die Ereignisse einer derartigen Forschung vor der übrigen Welt geheim zu halten. Und es besteht kein Zweifel, dass die Sowjetunion die praktische Anwendung dieser Resultate einsetzt, sobald dies möglich sein wird. Es ist schwer herauszufinden, wie weit mit solchen und ähnlichen Aussagen hier die Überzeugung von der Geheimhaltung gesicherten Wissens zum Ausdruck gebracht wird und wie weit vielleicht doch nur eine skrupellose Scharfmacherei die Einschüchterung bezwecken möchte. Erschütternd ist jedenfalls die Kaltblütigkeit, mit der man sich über die Würde des Menschen hinwegsetzt und das technische Können ohne jede Hemmung als reines Machtmittel wahllos einzusetzen bereit ist. Milan Reischl, der sich 1967 in den Vereinigten Staaten niederließ und derzeit als freier Forscher in Kalifornien lebt, widmete in seinem Buch Parapsychologie der ASW-Forschung in der Sowjetunion ein Kapitel von 8,5 Seiten. In dieser Darstellung schreibt Reischl oder Rüschl über Vassilois Experimente unter anderem Folgendes. Im Grunde waren diese Versuche allerdings nur Wiederholung älterer, ähnlich konzipierter Versuche der französischen Forschung, der französischen Forscher C. Richard, wahrscheinlich Reichelt, und P. Janet gegen Ende des 19. Jahrhunderts, jedoch unter weiterentwickelten Versuchsbedingungen. Hat mal wieder einer in den Mülltonne gewühlt, ne? Zwar betont Rüschl, in kommunistischen Ländern habe die parapsychologische Forschung Züge, die sie von der westlichen Welt unterscheide. Vor allem weniger theoretische Ambition, stärkeres Interesse an der praktischen Verwertbarkeit der Erkenntnisse. Doch fehlt in seiner Darstellung jeder Hinweis auf eine sensationelle Geheimformel.